Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zu einem roten Faden extra. Hallo, moin. Natürlich sind die Geschehnisse, die wir gerade alle in Iran beobachten, von den Informationsquellen total überflutet und wir kriegen von allen Kanälen tagesaktuelle, stundenaktuelle Informationen. Deshalb haben Jörg und ich entschieden, uns heute 20 Minuten Zeit zu nehmen und herauszuarbeiten, was sind gerade so die wichtigen Fragen und auf was müssen wir in den nächsten Tagen und Wochen achten, was die Entwicklung angeht. Als erstes, Jörg, fang doch mal ganz kurz ein, was ist seit dem Wochenende im Iran passiert? Ja, angefangen hat es am Samstag früh mit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran, den Luft- und Raketenangriffen. Der erste Angriff ist der gewesen auf ein Treffen führender iranischer Militärs und wo zumindest in räumlicher Nähe eben auch der Ali Khamenei dabei war, also der religiöse Führer des Iran. Die sind bei diesem Treffen umgebracht worden mit einem Militärschlag. Dieses Treffen, über das angeblich die CIA Zeitpunkt und Ort herausgefunden hat und das dann eben an Israel weitergeleitet hat, dieses Treffen ist der Grund dafür gewesen, dass der Angriff nicht wie ursprünglich geplant schon in der Nacht gestartet worden ist, sondern erst am Morgen mit verheerenden Folgen, denn getroffen worden ist nicht nur eben der Ali Khamenei und die Führungsspitze der iranischen Militärs, sondern unter anderem eben auch eine Mädchenschule weiter südlich gelegen, wo nach gegenwärtigem Stand 175 Personen umgekommen sind, davon der größte Teil Mädchen, Schülerinnen. Das wäre nicht passiert, wenn der Angriff in der Nacht gestartet worden wäre und die einfach noch zu Hause gewesen wären und nicht alle zusammen in der Schule eben. Gut, das ist natürlich ein Hammer, mit dem Krieg so zu starten, dass man praktisch die Führungsspitze der gegnerischen Militärs und auch des Staates, nämlich den Khamenei, umlegt. Das ist was man beobachten kann schon seit einiger Zeit, dass vor allem Israel das immer wieder tut, dass es eben die Führungsspitze feindlicher Organisationen angreift. Auch beim letzten Krieg gegen Iran sind vor allem führende Politiker und Militärs angegriffen worden mit Morden oder Mordversuchen. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, muss man festhalten, denn dass Kriege so stattfinden, dass man einfach die Spitze des gegnerischen Staates ausschaltet, das ist nun in der Form neu. Ne, also rückblickend wäre das so gewesen, wenn Russland den Ukraine-Krieg so gestartet hätte, dass es den Zelensky umgelegt hätte. Ne, hat es bekanntermaßen ja nicht, ne, aber das wäre so das Äquivalent dazu. Seitdem gehen die Luftangriffe weiter der USA und Israels in einer unglaublichen Dichte. Die reden von bislang 2000 Zielen, die sie angegriffen haben. Alles natürlich nicht verifizierbar, aber das sagen sie jedenfalls, über den gesamten Iran verstreut, über das gesamte Land. Und inzwischen kommt es auch zu Gegenschlägen der iranischen Streitkräfte, vor allem mit Drohnen und Raketen, die sich richten zum einen gegen Israel, zum anderen gegen die US-Militärstützpunkte in der Region. Das reicht von Stützpunkten in Jordanien und im Irak, wo übrigens auch Bundeswehrsoldaten stationiert sind, bis hin zu Stützpunkten am Persischen Golf, etwa in Bahrain, wo die US, die 5. US-Flotte ihr Hauptquartier hat oder die Luftwaffenbasis in Al-Udeid in Katar und Stützpunkte auch in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, das ist so der Stand der Dinge auf militärischer Ebene. Es sind inzwischen auch US-Soldaten ums Leben gekommen. Die Vereinigten Staaten räumen 4 ein. Sie räumen 3 kaputte Kampfjets ein, die nach ihren Angaben durch Friendly Fire, also von der eigenen Luftabwehr getroffen worden sind, aber was da wirklich der Fall gewesen ist, weiß man nicht. Es ist ja nicht so ganz vom Himmel gefallen. Vergangene Woche waren noch Gespräche gewesen über das Atomabkommen zwischen USA und Iran. Es hatten sich aber auch in dem Kontext die Militärkonzentration des US-Militärs deutlich zusammengezogen. Man spricht von einer Militärkonzentration in der Region, die seit 2003, also seit dem Irakkrieg, nicht mehr in der Dichte da war. Der Flugzeugträger Abraham Lincoln lag schon Wochen oder mehrere Tage auf jeden Fall vor der Küste. Es kam also auch für die iranische Regierung nicht völlig überraschend. Natürlich hatten wir erst letztes Jahr, 2025, den sogenannten 12-Tage-Krieg, in dem schon USA und Israel auf Iran gefeuert hat. So halt die Argumentation von Donald Trump, von dem Außenministerium der USA, dass diese Nuklearindustrie wieder angefangen hätte. Man hätte wieder angefangen, die wieder aufzubauen seit dem 12-Tage-Krieg letztes Jahr. Und deswegen hätte man jetzt diese Angriffe gestartet. Der Außenminister Israels, Katz, nennt das Ganze Präventivschlag. Erinnert natürlich sehr an die Vorwärtsverteidigung, die die israelische Außenpolitik auch schon gewählt hat. Also Formulierungen, die das Ganze so zurechtrücken sollen, als wäre es kein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Natürlich ist es das. Interessant, dass diese Formulierung in fast keinen deutschen Medien getroffen wird. Also in den deutschen Medien kann man Russland gar nicht mehr ohne diese Wortbeifügung hören. Russland ist nur noch völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das, was jetzt USA und Israel tut, ist was völlig anderes in der Wahrnehmung der deutschen Medienlandschaft. Warum weiß kein Mensch? So läuft das mit der Doppelmoral. Du hast ja schon gesagt, Iran hat angefangen, als Reaktion auf die Angriffe verschiedene Staaten in der Golfregion anzugreifen. Und zwar nicht die Golfregion, die Staaten an sich, sondern die US-Stützpunkte, die da vorliegen. Um welche US-Stützpunkte handelt es sich denn da und in welchen Ländern liegt das? Das ist vor allem eben in Bahrain, die Flottenbasis, die Basis der 5. Flotte der Vereinigten Staaten in Bahrain. Das ist ein Luftwaffenstützpunkt in Katar, Al Udeid. Das ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel die Airbase Al Dafra. Das ist einfach ein Luftwaffenstützpunkt, der aber auch von den Vereinigten Staaten genutzt wird. Das wären jenseits des Persischen Golfs dann zum Beispiel eben auch der Stützpunkt bei Erbil im Norden des Irak, wo auch die Bundeswehr eben präsent ist, und ein Stützpunkt im Osten Jordaniens bei Al-Azraq, wo auch deutsche Soldaten stationiert sind, der vor allem noch genutzt wird im Rahmen des Kampfes gegen den IS. Das sind so ein paar Hausnummern. Es gibt viele kleinere Stützpunkte. Getroffen worden ist zum Beispiel auch ich meine, das wäre in Dubai gewesen, ein Hafengelände sozusagen, das von US-Militärs praktisch jenseits des regulären Dienstes genutzt wird, sehr viel frequentiert ist, aber eben nicht, sondern wirklich voll ausgewachsener Truppenstützpunkt ist. Also die Infrastruktur ist da doch recht weit gestreut, die US-Militärinfrastruktur, und sie wird tatsächlich auch recht breit angegriffen. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Man darf bei den USA ja nie vergessen, nicht nur, dass sie mehr als die Hälfte des globalen Rüstungshaushaltes konzentriert sich ja in den USA, sondern sie haben ja auch über 1000 Militärstützpunkte außerhalb ihrer Nationalgrenzen. Also die US-Stützpunkte sind ja auf dem ganzen Globus verteilt. Ja, genau. Und eben viele auch im Persischen Golf. Ja, denn auch die Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und Iran, die ja über Jahrzehnte ihre Geschichte hatte, wurde ja immer wieder von den USA auch befeuert, diesen Konflikt aufrechtzuerhalten zwischen Iran und Saudi-Arabien, den beiden Regionalmächten. Das kam ja zu diplomatischen Annäherungen durch China vor, ich meine, ich weiß nicht, du weißt das immer besser, Jörg, vor 3 Jahren etwa. Letztlich angefangen hat es sogar schon 2019. Also 2019 war so ein Punkt. Aus heutiger Perspektive ist es wirklich interessant, denn 2019 kam es im Zuge der regionalen Spannungen halt dazu, dass die Houthi, ne, also diese mit Iran zusammenarbeitende Miliz im Jemen, dass die saudische Ölförderanlagen beschossen hat und von jetzt auf gleich die Hälfte der saudischen Ölförderung eben lahmgelegt hat. Das war ein Zeitpunkt, ich meine, das ist natürlich für die Saudis ziemlich ins Geld gegangen erstmal, auch wenn die viel Geld haben, aber sowas sieht man natürlich nicht gern. Sie sind dann erstmal natürlich erstaunt gewesen, dass die USA ihnen überhaupt nicht zu Hilfe geeilt sind, die damalige erste Trump-Regierung, und sie haben dann beschlossen, wenn sie tatsächlich, ich muss ein bisschen ausholen dazu, das ist ein wirklich interessanter Punkt, denn eigentlich sind die Saudis gerade in einer Phase ihrer Entwicklung, ähnlich auch die Emirate, ähnlich auch Katar, dass die sagen, dass fossile Zeitalter geht dem Ende entgegen. Man wird in 20 Jahren mit Erdöl nicht mehr so viel Geld machen können und mit Erdgas in 30 Jahren auch nicht mehr. Das heißt, man muss jetzt irgendwie umsteuern, wenn man nicht in 20 oder 30 Jahren wirklich der große Verlierer sein will. Und die sind jetzt dabei, tatsächlich alle möglichen Industrien aufzubauen, Hightech-Industrien, Solarenergie, Windenergie zu nutzen. Die Saudi-Arabien zum Beispiel plant im Moment mit Unterstützung, nein, andersrum, die planen es, dass da US-Konzerne riesige Rechenzentren, KI-Rechenzentren in die saudische Wüste sozusagen stellen, wo die dann mit Solarenergie arbeiten können. Aber für das alles braucht man natürlich, kann man keinen Krieg nicht brauchen. Also wenn man diese milliardenschweren Fabriken da hinstellt und dann kommt die nächstbeste Houthi-Rakete an und feuert das Zeug, verschrottet die Fabrik. Das geht nicht. Von daher ist eigentlich eben Saudi-Arabien, die setzen seit 2019 tatsächlich auf einen Ausgleich mit Iran. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass vor inzwischen annähernd 3 Jahren dann China da noch unterstützend eingegriffen hat bei diesen Annäherungsversuchen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und China begleitet sozusagen diesen diplomatischen Abgleich zwischen diesen beiden Ländern eigentlich bis heute. Also das ist ein Prozess, der nie wirklich, trotz aller Spannungen, nie wirklich abgebrochen ist bis heute. Man muss schauen, ob dieser Prozess jetzt den aktuellen Krieg überlebt. Das ist eine, glaube ich, der ganz, ganz entscheidenden Fragen für die Region. Ob es klappt, da diese saudisch-iranische Rivalität am offenen Aufflackern zu hindern, sozusagen da den Ball flach zu halten, oder ob das eben nicht klappt. Ja, wir haben uns ja heute doch recht spontan zusammengefunden bei einer Hauruck-Aktion. Ja. Umso schöner. Was ich in den letzten Tagen aber immer wieder gehört habe, ist, dass die Straße von Hormus, hatte ich mal ein interessantes Gespräch mit Karin Leukefeld drüber, über die Wichtigkeit dieser Meerenge. Die wird jetzt gerade zum Hebel von Iran, Druck auszuüben, politischen Druck, und zwar auf große Teile der Welt, indem diese Meerenge militärisch geschlossen wird, der Schiffsverkehr an dieser Stelle erlahmt. Das ist eine ganze Menge. Ich höre teilweise über 20% der globalen Mengen, die über den Schiffsverkehr transportiert werden, gehen durch diese Meerenge. Also was wirklich Entscheidendes. Dabei ja aber nicht nur für den Westen relevante Transporte, sondern zum Beispiel auch China transportiert ja, oder Indien transportieren sehr viele ihrer Exportgüter durch diese Meerenge. Also damit trifft Iran gerade wirklich die ganze Welt. Wie wichtig siehst du diesen Hebel? Wie relevant ist das mit dieser Straße von Hormus? Das ist sehr relevant. Also es trifft, wie gesagt, wie du es ja sagst, alle, auch das Öl und das Gas von Katar zum Beispiel, das Flüssiggas, das muss ja alles dadurch, durch dieses Nadelöhr praktisch. Ne? Und das geht natürlich zum großen Teil nach China, auch nach Japan, auch nach Südkorea, auch nach Indien. Also es trifft nicht nur China, sondern eben auch sozusagen die Verbündeten des Westens in Asien. Es trifft da also alle gleichermaßen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um die Bedeutung einzuschätzen. Denn wenn es nur China treffen würde, wäre es den USA völlig egal. Wenn es Indien und auch Japan trifft und auch Südkorea, dann kann es ihnen nicht ganz egal sein, denn sonst kriegen sie Stress mit ihren eigenen Verbündeten. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Hebel. Die Erdgaspreise sind jetzt schon nach oben geschossen, also die Flüssiggaspreise. Ich habe gelesen von bis zu 50% heute, also allein am ersten Tag. Und Katar hat seine Flüssiggasproduktion stillgelegt vorerst. Das bedeutet, also wenn das so weitergeht, dann können die Erdgaspreise wirklich voll durch die Decke gehen und die Ölpreise natürlich auch. Die Ölpreise, wenn die durch die Decke gehen, das wird dann sicherlich auch für den Trump unangenehm, denn da ist die US-Bevölkerung im Allgemeinen sehr empfindlich, wenn halt das Benzin einfach zu teuer wird. Und die Lebenshaltungskosten machen sowieso schon Unruhe in den Vereinigten Staaten, auch bei der Wählerbasis von Trump. Und wenn da jetzt noch dazu kommt, dass das Benzin richtig teuer wird, dann ist das für den Trump schon auch eine Sache, da kann er nicht einfach so drüber weggehen. Also wird unangenehm. Und auf der anderen Seite mit dem Erdgas, das wird hier unangenehm unter Umständen. Wir kennen das aus der ersten Phase des Ukraine-Kriegs, als die Erdgaspreise wirklich katastrophal hoch waren und die Industrie schwer, schwer getroffen haben. So hoch sind sie längst noch nicht, aber man weiß nicht, wie es sich weiterentwickelt. Und nebenbei, dass zu einem Zeitpunkt, wo die Gasspeicher in Deutschland bei einem Füllstand von, ich glaube, 20% sind oder sogar weniger inzwischen, also deutlich weniger, als sie eigentlich sein sollten. Jetzt lass mal noch eine Kältewelle kommen. Hoffe das mal nicht, aber lass mal noch eine Kältewelle kommen. Die Gasspeicher gehen weiter runter und die Preise gehen nach oben. Viel Spaß. Auf jeden Fall. Also ein kräftiger Hebel, der da gerade genutzt wird. Als die Preisexplosionen waren 2022, 2023, weiß ich noch, hatten wir auch Kundgebungen gemacht gegen diese Preisexplosion im Winter. Da gab es ja richtig satte Extra-Profite für den ein oder anderen Energiekonzern. Ne? Also wir erinnern uns da an Shell oder andere. Für die waren die steigenden Energiepreise noch eine Möglichkeit, das noch weiter zu verteuern. Also ich sage nur, könnte sein, dass sich auch so etwas wiederholt. Das war ja damals im Kontext der Nord Stream 2-Sprengung. Aber da hatten ja im Endeffekt dann die Verbraucher und natürlich auch große Teile der Industrie richtig mit zu kämpfen. Wenn wir von diesem starken Hebel sprechen, dann ist es ja interessant, dass Donald Trump innerhalb kürzester Zeit von seiner Rede, die wir, denke ich, alle gehört haben, zurückgerudert ist und jetzt wieder mit den potenziellen neuen Machthabern, klar, sich da gerade vieles am Neustrukturieren, Neuorganisieren. Und da bietet er jetzt wieder Gespräche an. Also auf der einen Seite sagt er, okay, wir könnten jetzt schon wieder in die Verhandlungen zurückkehren, Gespräche führen mit den neuen Machthabern, propagiert aber auch gleichzeitig, appelliert da an die Bevölkerung im Iran, macht doch jetzt einen Regime-Change. Also sogar richtig drohend. Also entweder ergreift er jetzt die Macht und zeigt es diesen Revolutionsgarden, also ruft da auf zum Bürgerkrieg. Entweder macht ihr das jetzt oder ihr begegnet dem Tod. Ja, also das ist ja keine liebenswerte Empfehlung, sondern da ist ja gerade die Drohung. Also entweder macht ihr jetzt Cholera oder Pest, aber auf jeden Fall fließt Blut. Das ist ja gerade das, was Donald Trump da dem iranischen Volk angeboten hat. Ja, letztlich schon. Ich meine, er experimentiert immer rum so ein bisschen mit dieser Venezuela-Variante, ne? Also so der Idee, er hat jetzt den Khamenei ermorden lassen. Jetzt gibt es eben eine neue Spitze und seine Idee ist so ein bisschen gewesen, oder eine der Ideen ist gewesen, es so zu machen wie in Venezuela, ne? Nämlich den Maduro halt ausschalten, in dem Fall per Entführung und dann eben mit der Vizepräsidentin weiterzumachen. Und die ordnet sich bedingungslos halt den US-Forderungen unter und liefert das Öl in die USA und jagt chinesische und russische Ölkonzerne aus dem Land, was sie getan hat mit dem Gesetz, das sie neulich eben da auf den Weg gebracht hat. Ja, genau. Also für Trump das Billigste wäre es natürlich, wenn das auch im Iran klappt. Ne? Also wenn es gelingt, eine neue Führung in den Iran zu installieren, die macht, was sie will. Ne? Das ist dem Trump egal. Die kann auch dann von Trumps Seite aus weiter Proteste zusammenschießen lassen. Damit hätte der kein Problem. Sie muss nur eines tun, nämlich das Öl ausschließlich in die USA liefern und nichts mehr mit China und Russland kooperieren. Ne? Das wären, denke ich mal, so die Forderungen. Ne? Und mit diesem Modell spielt er. Es gibt aber bislang keine Anzeichen dafür, dass die neue iranische Führungsspitze dazu bereit wäre. Muss man einfach so hinnehmen. Und ja, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als halt zu hoffen, ne, dass es zu einem Umsturz kommt in Iran und dann da eben pro-westliche Kräfte irgendwie ans Ruder kommen. Wobei ich das im Moment auch nicht erkennen kann in einer Kriegssituation. Also viele sind einfach auch geflohen aus Teheran, ne, würde ich auch machen. Ja. Also um nicht beim nächsten Angriff umgelegt zu werden. Und ja, wie er dann weitermachen will, das ist die große Frage. Und es gibt inzwischen in US-Medien schon einen gewissen Unmut drüber, dass Trump nicht nur die Kriegsziele nicht offiziell klar benennt, ne? Also der erzählt immer irgendwas von, ja, vielleicht Regime Change oder da ist irgendwas mit dem, wie du es ja am Anfang erwähnt hast, ne? Mit dem Uran, ne? Wie auch immer. Aber so wirklich eine klare Formulierung und eine klare Strategie ist da überhaupt nicht zu erkennen. Und es spricht einiges dafür, dass seine Strategie durchaus auch große Lücken hat für den Fall, dass eben Iran nicht kollaboriert und es nicht zu einem Umsturz kommt. Ja, gut, wäre ja nicht das erste Mal, dass Donald Trump sich den Empfehlungen von seinen eigenen Geostrategen im Pentagon irgendwie absetzt und eigene Schritte geht. Der israelische Premierminister Netanyahu teilt ja diese Haltung. Er fordert auch das iranische Volk jetzt auf, die Regierung zu stürzen. Es wäre ein Traum, den er seit 40 Jahren hätte. Das überrascht alles gar nicht. Was auch nicht wirklich überrascht, aber dennoch schwer zu vermitteln ist, meines Erachtens, ist die Reaktion der europäischen Außenpolitik. Also sowohl Deutschland, Frankreich, England, also Merz, Macron und Starmer. Die haben ja im Dreiklang alle gesagt, wir haben eigentlich kein Problem damit, was da passiert. Wir haben nur ein Problem damit, wenn die Iraner US-Stützpunkte angreifen. Alles andere ist cool. Ja. Jetzt wird ja wirklich dem letzten Beobachter, der auch nur halbwegs mit einem Auge auf die Sache schielt, dem wird hier klar, dass hier mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen wird. Diese Moralisierung, ihre Werte, wie nennen sie das immer, Werteunion, ja, dass das alles überhaupt gar keine Substanz hat, sondern ganz anderen Logiken folgt, nämlich den Interessenslogiken der US-Außenpolitik, ne, wo die drei Vasallen dann ihren Knicks machen und das Ganze bestätigen. Ja, ist gut. Ja, genau. Also das, ich meine, im Prinzip ist das das Eingeständnis, dass das internationale Recht nichts mehr zählt. Ne? Denn Trump hat das von sich selber gesagt, ne? Internationales Recht ist ihm egal. Es gab dieses Interview in der New York Times Anfang Januar, in dem er das wörtlich so gesagt hat, ne? Für ihn zählt nur seine, Zitat, eigene Moralität, Zitat Ende, was auch immer das bei ihm sein soll. Alles andere zählt für ihn nicht, inklusive des Völkerrecht eben. Und naja, wenn man jetzt sagt, ist schon alles okay so, was der Trump da tut, ne, dann stimmt man dem natürlich zu, ne, dass das Völkerrecht im Prinzip als internationale Kategorie eben vergessen werden kann. Und das ist heute, heute nicht mehr zählt. Ja, und Friedrich Merz hatte es ja schon letztes Jahr bei diesem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg gesagt, dass Israel hier die Drecksarbeit erledigt. Ich denke, das hat er sich jetzt irgendwie nicht getraut zu wiederholen. Aber letzten Endes bleibt das ja die außenpolitische Linie der Bundesregierung, dass man da komplett d'accord geht und das Ganze gerade als das Erledigen der Drecksarbeit begreift. Heute in der Mittagspause der Arbeit habe ich noch ein paar andere Meldungen rausgehört, was sonstige deutsche Politiker so haben verlauten lassen. Also die typischen Bellizisten aus der CDU-Riege, Kiesewetter, Hart, die haben so das Übliche gesagt, meinten jetzt, also zum Beispiel den CDU-Politiker Hart hier zitiert, das wäre jetzt eine klare Chance für die demokratische Zukunft des Irans. Wenn so ein Politiker, wenn so ein Bellizist etwas von demokratischer Zukunft sagt, dann ist meistens sowas gemeint wie Öffnung der Märkte, Ausverkauf vom Öl und Schirmherrschaft der USA. Das ist hier wahrscheinlich so gemeint, nur anders betont. Und viele, denke ich, setzen auch darauf, dass, was wir ja auch schon im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen haben, also da waren ja Proteste in München gewesen, wo auch der Schah aufgetreten ist oder der Sohn des Schahs. Und der wurde ja von den, ich nenne das jetzt mal ein bisschen provokant, so von den neuen Jubelpersern, wurde der ja da freudig empfangen. Sicherlich kein Linken, sondern hier haben wir es wirklich zu tun mit der Tradition, die da schon 67 am Ruder war. Also die Schah-Tradition, Israel fahren, USA fahren, gehen da zusammen mit der Schah-Fahne, also mit dem Löwen und dem Säbel. Das sind alles andere als linke Kräfte, die da am Wirken sind, sondern hier haben wir es wirklich mit der neuen Kategorie, der neuen Jubelperser zu tun. Auch von anderen Parteien war eigentlich nicht viel Überraschendes zu hören, soweit ich das beobachten konnte. Lars Klingbeil fand das, hat dem auch zugestimmt, was sonst von der Bundesregierung geäußert wurde. Interessant ist, dass die AfD sich ein bisschen ruhig hält. Die stecken in einem kleinen Dilemma. Auf der einen Seite ist das eine absolut pro-israelische Partei und sind da natürlich äußerst zufrieden mit dem militärischen Vorgehen der USA und Israels. Gleichzeitig speisen sie einen Teil ihrer Wählerbasis, und nicht einen unerheblichen Teil, aus einer antimilitaristischen ostdeutschen Bevölkerung, und die finden das überhaupt nicht geil. Ne? Und dann geht man halt den taktischen Weg, findet das toll, aber hält den Mund. Gab dann auch ein bisschen Kritik von der Linkspartei, die sogenannte Linke, von einem Herrn Pellmann. Der Pellmann, der hat dann schon gesagt, man würde hier die Lunte ans Pulverfass im Mittleren Osten legen. Das man gar nicht vorhersehen kann. Du hast das ja eben skizziert. Ne? Donald Trump scheint ja strategisch, militärstrategisch gar nicht zu wissen, was da alles jetzt draus folgen kann. Und Fabio De Masi hat das auch als eklatanten Bruch mit dem Völkerrecht, also vom BSW. Der Fabio De Masi hat das als eklatanten Bruch mit dem Völkerrecht bezeichnet. Ich denke, das ist offensichtlich, aber es ist doch schön, dass wenigstens ein paar deutsche Politiker das sich trauen zu sagen. Ja. Also das Offensichtliche auszusprechen. Okay, Jörg. Es gibt noch eine ganz große Frage, die wir unbedingt diskutieren müssen. Und da geht es um den großen Zusammenhang mit Russland und China und Iran, beziehungsweise BRICS. Dieser Gesamtkomplex. Welche Rolle spielt der jetzt in den militärischen Entwicklungen seit dem vergangenen Wochenende? Wie sind die Positionen hier einzuordnen? Ich denke, also sowohl für Russland als auch für China ist Das ist ein großes Problem, dieser Krieg für Russland. Deswegen, weil nämlich ja Iran Russland im Ukraine-Krieg auch unterstützt hat und jetzt umgekehrt natürlich vor dem Kollaps steht möglicherweise, ne, wie auch immer sich dieser Krieg entwickelt. Das ist für Russland ein Problem, da einen Kooperationspartner zu verlieren. Und auch für China ist das ein Problem, denn China hat auch mit Iran kooperiert, unter anderem im Rahmen der Neuen Seidenstraße. Unter anderem gibt es einen großen Vereinbarung über eine 25 Jahre währende strategische Partnerschaft, die geschlossen haben. Das heißt also, auch China und Iran haben eng zusammengearbeitet. Und jetzt wird eben Iran von den USA und Israel angegriffen, mit dem Ziel eben dort die Regierung auszutauschen, möglicherweise auf jeden Fall Iran als Kooperationspartner Chinas und Russlands eben auszuschalten, ne? Also Iran auf einen anderen Kurs zu kriegen. Und ich denke, die weitestreichenden Folgen, das sind wahrscheinlich die China betreffen. Wenn man sich anschaut, was die USA in den vergangenen Wochen getan haben, dann war das erstmal der Schritt in Lateinamerika, nämlich Venezuela als Kooperationspartner Chinas auszuschalten und als Öllieferanten. Das ist nun so, dass Venezuela zwar Öl geliefert hat nach China, das war jetzt aber nicht die irre Menge. Also China kann gut ohne das venezolanische Öl auskommen. Nun hat China auch eine Menge Öl aus Iran gekauft und auch ohne die wird es auskommen können, aber dann wird es so langsam schon spürbar, ne, dass da die USA halt die Öllieferanten Chinas ausschalten. Und ich denke, man muss sich ja klar sein, dass die USA da nicht Halt machen werden. Ne? Also das scheint die Strategie der Vereinigten Staaten zu sein, tatsächlich China von seinen Ölquellen oder vielleicht auch anderen Rohstoffquellen abzuschneiden. Man sieht im Moment eine ähnliche Strategie in mehreren afrikanischen Staaten, wo die USA im Moment versuchen, in den Rohstoffsektor reinzukommen. Am bekanntesten ist das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo, aber es gibt inzwischen weitere Beispiele. Und zum Teil sind das auch Rohstoffquellen, aus denen China beliefert wird. Also es deutet inzwischen ziemlich viel darauf hin, dass sich aktuell ein wirklich umfassender US-amerikanischer Angriff auf chinesische Rohstoffquellen abspielt, inklusive eben Öl als ein wichtiger Rohstoff. Und das wird man beobachten müssen. Vielleicht bestätigt es sich nicht, aber ich würde tippen, dass es sich bestätigt, ne, wenn solange die USA damit Erfolg haben und durchkommen. Und das hätte natürlich dann wirklich gewaltige Folgen, wenn es tatsächlich so ist, dass es diesen groß angelegten US-Angriff auf die chinesische Rohstoffversorgung gibt, ne, und dass der ausgeweitet wird. Dann wird China sicherlich reagieren müssen. Und ich habe im Moment keine wirkliche Vorstellung, wie das geschehen kann. China hat zuletzt reagiert auf US-Attacken, in dem Fall auf Wirtschaftsattacken, mit einem Abschneiden der Lieferung von seltenen Erden. Das ist also ein Hebel, den China nutzt. Ob es den da wieder nutzen wird, ob es andere Hebel hat, wie es da reagieren wird, ich weiß es nicht. Aber unter Umständen ist das eben ein Bereich, der sehr relevant werden kann in der nächsten Zeit. Und es lohnt sich sicherlich, da ein Auge drauf zu haben. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Denn wenn es dazu kommt, dann können sich die Verhältnisse sehr rasch, sehr übel zuspitzen. Die globalen Verhältnisse, auch jenseits eben dieses schon alleine fürchterlichen Krieges im Mittleren Osten. Ja, das war mal ein kurzer Überblick in unvorbereiteter Form heute, zumindest von meiner Seite. Und wir sehen uns, Jörg, ja in 2 Wochen wieder zu unserem regulären roten Faden. Dann werden wir das Thema natürlich wieder aufgreifen und dann schon wieder sehen, was jetzt in den nächsten 2 Wochen passiert. Es jagt der Einschlag den nächsten, es ist ja verrückte Zeiten. Mhm. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao. Tschüss.